Ach Mutter, liebe Mutter, wo kommt das Brot denn her? Mein Junge, das wächst aus der Erde, zu der Ernte wogendem Meer. Im Frühjahr waren die Felder grün von junger Saat. Sonne, Wind und Regen machen es reif zur Mahd. Es mahlt das Korn die Mühle, daraus backt der Bäcker Brot. Das Schwert schützt alle Arbeit und schirmt uns vor der Not. Ach Vater, lieber Vater, wo kommt das Schwert denn her? Mein Junge, das kommt aus dem Boden, von Erz sind die Steine schwer. Im Schacht tief unter der Erde, der Bergmann gräbt und schafft. Die Schlacke schmilzt vom Eisen, des Feuers heiße Kraft. Das Eisen geht zur Schmiede, der Schmied schlägt Waffen daraus. Die tragen dann die Männer und schirmen Volk und Haus. Ach Mutter, liebe Mutter, wo kommen die Männer her? Mein Junge, es lebt in der Heimat die Sippe ringsumher. Gewachsen aus Blut und Boden sind Mann und Frau und Kind. Wir alle Enkel von Ahnen und Ahnherrn von Enkeln sind. Der Junge wächst zum Burschen, Kampf macht den Burschen zum Mann, der Weib und Herd und Glauben sich frei bewahren kann. Ach Vater, lieber Vater, wo kommt der Glaube her? Von ihm zu reden, mein Junge, wird mir bitter schwer. Er wuchs nicht auf unserem Boden, die Ahnen kannten ihn nicht. Er weiß nicht vom Segen der Erde und nichts von des Schwertes Gericht. Er macht das Haus uns sündig und die schaffende Arbeit zum Fluch. Doch er ward uns also gelehret aus Bibel, Lied und Spruch. Ach Vater und liebe Mutter, nie wird die Lehre mein. Wie Korn und Mensch und Eisen muss auch der Glaube sein. Die Ahnen wussten das Rechte, wir sind der Enkel Ahn. Es strömt aus Segen der Erde und des Jahres ewigem Lauf, aus des Hauses wärmendem Herde und des Schwertes Klinge und Knauf. Gesippen und Kameraden, uns formte das gleiche Blut, uns trägt die Heimaterde und führt des Nordens Mut. Älter als Kirchen und Klöster ist unser Väterland, fester als Priesters Taufe bindet des Blutes Band. Unser Reich, ihr Brüder, ist von dieser Welt. Es gesund zu bauen, hat uns Gott bestellt. Ein Gedicht von Lothar von Rutkowski.